Morning, morning and another morning. Guten Morgen und noch einen guten Morgen. My mighty people, because you've chosen to believe that you are. Meine mächtigen Leute, denn ihr habt euch entschieden zu glauben, dass ihr es seid. Wow, we have not even finished the verse and it's a short verse. Wir haben diesen Vers noch immer nicht fertig und es ist ein kurzer Vers. After Paul says, be mighty, he says, and full of courage. Nachdem Paulus sagt, seid mächtig, sagt er, und voller Mut. I personally believe, ich persönlich glaube, that to be a true disciple of Jesus takes courage. Dass es Mut braucht, ein wahrer Jünger von Jesus zu sein. It's very interesting if you look at this into original Greek, what that actually means. Es ist sehr interessant, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich das griechische Original ansieht. My Greek dictionary tells me, mein griechisches Wörterbuch sagt, to be a brave man. Ein mutiger Mann sein. Very interesting. So Paul is literally telling them, sehr interessant. Paulus sagt ihnen buchstäblich, that you need to choose to be full of courage. Dass sie sich entscheiden müssen, mutig zu sein. It's very hard for many people to understand. Für viele Menschen ist es sehr schwer zu verstehen, that on one hand I was courageous, but in many areas I was a huge coward. Dass ich einerseits mutig war, aber in vielen Bereichen war ich ein großer Feigling. Even as an adult. Sogar als Erwachsener. I tell you just one thing. Ich nenne dir nur eine Sache. I was a grown man, an adult, and already married. Ich war ein ausgewachsener Mann, also erwachsen und bereits verheiratet. And I had a terrible fear of the dark. Und ich hatte schreckliche Angst vor der Dunkelheit. I was afraid even to go through small, dark pathways. Ich hatte sogar Angst, durch schmale, dunkle Wege zu gehen. I tell you another one. Ich gebe dir noch ein Beispiel. I had a terrible, terrible fear of dogs. Ich hatte eine schreckliche, schreckliche Angst vor Hunden. My fear of dogs was so bad. Meine Angst vor Hunden war so schlimm. That if I would walk down the street and a tiny little dog would come around. Dass wenn ich die Straße hinunterging und ein winzig kleiner Hund vorbeikam. I would cross the street to the other side. Ich die Straßenseite wechseln musste. I had no courage. Ich hatte keinen Mut. So how did it happen that one day I became very courageous? Wie kam es also, dass ich eines Tages so mutig wurde? It's hard to really imagine, but I simply did it by choice. Das ist schwer vorstellbar, aber ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. I was preaching one time at Romans 8:37. Ich predigte einmal über Römer 8:37. You know Romans 8:37. Du kennst Römer 8:37. When the Apostle Paul says, in all these things we are more than conquerors. Wo der Apostel Paulus sagt, in all diesen Dingen sind wir mehr als Sieger. Through Christ who loved us. Durch Christus, der uns geliebt hat. So I was preaching with that message in the tiny little church that we started in Austria. Ich predigte also über diese Botschaft in der winzig kleinen Gemeinde, die wir in Österreich gegründet hatten. And Debbie turned to me as we walked home. Debbie schaute mich an, als wir nach Hause gingen. She said, you're a hypocrite. Und sie sagte, du bist ein Heuchler. I said, why? Ich fragte, warum? She said, you told the church that we are more than a conqueror in every single situation. Sie sagte, du hast der Gemeinde gesagt, dass wir in jeder einzelnen Situation mehr als Überwinder sind. But you're a coward. Aber du bist ein Feigling. You have not conquered your fear of dogs. Du hast deine Angst vor Hunden nicht besiegt. You know, when she said that, it confronted my heart in such a way, I knew she was right. Als sie das sagte, traf es mein Herz so sehr, dass ich wusste, dass sie recht hatte. The moment I knew she was right, I knew I had to either defend myself, justify myself, or do something. In dem Moment, als ich erkannte, dass sie recht hatte, musste ich mich entweder verteidigen, mich rechtfertigen oder etwas tun. And here is what I chose to do. Ich entschied mich dafür, Folgendes zu tun. I chose to confront my own heart and fix it. Ich beschloss, mich meinem eigenen Herzen zu stellen und es in Ordnung zu bringen. The Bible says we can do everything, and here the Bible says we have to choose to be full of courage. Die Bibel sagt, wir können alles tun, und hier sagt die Bibel, wir müssen uns entscheiden, mutig zu sein. So whose fault is it if you're not full of courage? Wessen Schuld ist es, wenn du nicht voller Mut bist? Well, it's not God's fault. Nun, es ist nicht Gottes Schuld. It's not Paul's fault. He already wrote about it. Es ist nicht Paulus Schuld. Er hat bereits darüber geschrieben. He already said that that's what we need to do. Er sagte bereits, was wir tun müssen. Here's the incredible thing. Das Erstaunliche ist, in the Greek grammar it is written in the imperative and in the present tense. Dass es in der griechischen Grammatik im Imperativ und im Präsens and in the active voice. Und im Aktiv steht. So look how clear it is. Sieh mal, wie klar es ist. You actively and intentionally du musst dich aktiv und bewusst have to choose to be full of courage. Dafür entscheiden, voller Mut zu sein. But Reinhard, how do you do that? I'm so scared of a million things. Aber Reinhard, wie machst du das denn? Ich habe so viel Angst vor einer Million Dinge. Well, sometimes we just have to take the imperatives of the Bible as an imperatives and obey them. Nun, manchmal müssen wir einfach die Imperative der Bibel als Imperative nehmen und ihnen gehorchen. What I did. Genau, das habe ich getan. I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie. You're correct. Du hast recht. I am a hypocrite. Ich bin ein Heuchler. I said, the very next dog I see. Ich sagte, beim nächsten Hund, den ich sehe, I will walk up and I will pet the dog. It doesn't matter what dog it is. Werde ich auf ihn zugehen und ihn streicheln. Es spielt keine Rolle, welcher Hund es ist. I said, that's what I'm going to do. I made a firm decision. Ich sagte, das werde ich tun. Ich traf eine feste Entscheidung. She said to me, yeah, yeah, I want to see that. Sie sagte zu mir, ja, ja, na, das will ich sehen. And I did. Das tat ich dann auch. But you know what was the crazy thing? Weißt du, was das Verrückte daran war? The next dog I saw, der nächste Hund, den ich sah, it was a huge black German Shepherd. War ein riesiger schwarzer deutscher Schäferhund. For sure, it must have weighed over 50 kilos. Er wog bestimmt über 50 Kilo. So I chose to obey the word of God. Also entschied ich mich, dem Wort Gottes zu gehorchen. Did I feel courageous? Fühlte ich mich mutig? No. Nein. In fact, my feelings were kind of like this. Tatsächlich waren meine Gefühle in etwa so. I'm going to obey the Bible. Ich werde der Bibel gehorchen. I'm going to do what I told Debbie I would do. Ich werde tun, was ich Debbie versprochen habe. And if I die, I die. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. And I acted. Dann habe ich gehandelt. As I walked up to that huge black German Shepherd, als ich auf den riesigen schwarzen Schäferhund zuging, simply choosing to act by faith and courage, und mich einfach dafür entschied, im Glauben und mit Mut zu handeln, the moment my hands touched that huge dog, war in dem Moment, als meine Hände diesen riesigen Hund berührten, all of my dog fear was gone. All meine Angst vor Hunden verschwunden. And I became even a dog lover. Ich wurde sogar ein Hundeliebhaber. I wonder how many things you have not done in your life. Ich frage mich, wie viele Dinge du in deinem Leben nicht getan hast, that you knew God wanted you to do. Von denen du wusstest, dass Gott wollte, dass du sie tust. You knew it. Du wusstest es. But you didn't do it because you did not have courage. Aber du hast es nicht getan, weil du nicht den Mut dazu hattest. Well, I'm really sorry. Nun, es tut mir wirklich leid. But I can't tell it to you any other way. Aber ich kann es dir nicht anders sagen. It's in the imperative, in the present tense and in the active voice. Es steht im Imperativ, im Präsens und im Aktiv. It means it's not a feeling, it's a choice. Das heißt, es ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. So choose to be courageous. Entscheide dich also, mutig zu sein. See you tomorrow. Bis morgen.